Gewerbesteuer leicht gemacht. Von Miriam Becker. Über die Autorin. Miriam Becker ist spezialisiert auf prägnanten, qualitativen Wirtschaftsjournalismus. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie das perfekte Gespür für fundierte Berichterstattung über komplexe Themen der deutschen Betriebswirtschaft und Finanzpolitik. Sie ist Expertin für Gewerbesteuer und hat maßgeblich das deutsche Gewerbesteuer-Informationsportal www.gewerbesteuer.net mitaufgebaut. Kapitel 1. Einleitung. Egal, ob Sie eine Einzelunternehmung führen, Teil einer Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft sind, die Gründung eines Unternehmens ist eine aufregende, aber auch anspruchsvolle Reise. Sie stehen nun vor der Herausforderung, Ihr Unternehmen nicht nur operativ, sondern auch steuerlich professionell aufzustellen. Genau hier setzt Gewerbesteuer leicht gemacht. Strategien und Tipps für erfolgreiche Unternehmer an. Denn die Gewerbesteuer, eine der zentralen Unternehmenssteuern in Deutschland, mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen. Mit den richtigen Informationen und Strategien lässt sich jedoch nicht nur die Steuerlast optimieren, sondern auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens sichern. Dieses Buch gibt Ihnen das nötige Wissen und praktische Werkzeuge an die Hand, um Ihre steuerlichen Pflichten zu verstehen und bestmöglich zu erfüllen. Was erwartet Sie in diesem Buch? In den folgenden Kapiteln erfahren Sie Grundlagen der Gewerbesteuer, wie Ihre Berechnung funktioniert und wer sie zahlen muss. Praxisnahe Tipps zur Steuererklärung, zur Optimierung Ihrer Steuerlast und zur Nutzung von Freibeträgen. Strategien, wie Sie durch die Wahl des Standorts oder den Wechsel der Rechtsform langfristig Steuern sparen können. Fallbeispiele, die Ihnen konkrete Einblicke in die Auswirkungen der Gewerbesteuer geben. Warum ist dieses Thema so wichtig? Die Gewerbesteuer hat nicht nur Einfluss auf Ihre finanzielle Planung, sondern auch auf Ihre strategischen Entscheidungen. Sie kann bestimmen, wo Sie sich niederlassen, wie Sie Ihre Gewinne verteilen und welche Investitionen Sie tätigen. Eine professionelle Steuerstrategie ist daher ein entscheidender Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der Gewerbesteuer eintauchen und herausfinden, wie Sie nicht nur Ihre Steuerpflicht erfüllen, sondern diese aktiv als Vorteil nutzen können. Mit den richtigen Ansätzen wird die Gewerbesteuer von einer Herausforderung zu einer Chance, für Sie und Ihr Unternehmen. Ein persönlicher Hinweis: Steuerrecht ist komplex. Dieses Buch vermittelt fundiertes Wissen und praktische Tipps, ersetzt jedoch keine professionelle Steuerberatung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten oder komplexen Fragestellungen immer einen Steuerberater hinzu. Kapitel 2: Grundlagen der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist eine der zentralen Unternehmenssteuern in Deutschland und beeinflusst Unternehmen jeder Größe und Branche. Sie ist nicht nur eine Einnahmequelle für die Kommunen, sondern auch ein wichtiger Faktor bei der finanziellen Planung und strategischen Ausrichtung eines Unternehmens. In diesem Kapitel erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Gewerbesteuer wissen müssen. Was ist die Gewerbesteuer? Die Gewerbesteuer ist eine kommunale Steuer, die Unternehmen auf ihren Gewinn zahlen müssen. Sie wird direkt an die Gemeinde abgeführt, in der das Unternehmen ansässig ist, und ist damit eine der wichtigsten Finanzierungsquellen der Kommunen. Die Gewerbesteuer ist eine der ältesten Steuerarten in Deutschland und hat ihre Ursprünge im 19. Jahrhundert. Sie wurde erstmals 1891 im damaligen Deutschen Reich eingeführt, um eine gerechte Besteuerung von Gewerbebetrieben zu gewährleisten und die finanzielle Autonomie der Gemeinden zu stärken. Ihre Einführung war Teil einer umfassenden Steuerreform unter Reichskanzler Otto von Bismarck, die auf eine Vereinheitlichung und Modernisierung des Steuersystems abzielte. Im Gegensatz zu anderen Steuerarten wie der Einkommensteuer oder der Körperschaftssteuer wird die Gewerbesteuer ausschließlich auf gewerbliche Einkünfte erhoben. Freiberufler, land- und forstwirtschaftliche Betriebe und gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften sind von der Gewerbesteuerpflicht ausgenommen. Die Höhe der Gewerbesteuer variiert von Gemeinde zu Gemeinde, da jede Kommune ihren eigenen Hebesatz festlegt. Diese lokale Steuerhoheit führt dazu, dass die Gewerbesteuer für Unternehmen ein wichtiger Standortfaktor ist. Wer ist gewerbesteuerpflichtig? Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die in Deutschland gewerblich tätig sind. Dazu zählen unter anderem Kapitalgesellschaften wie GmbHs, UGs und AGs, ohne Freibeträge. Personengesellschaften wie OHGs, KGs und GbRs, mit Freibetrag von 24.500 Euro. Einzelunternehmer, die gewerbliche Einkünfte erzielen, ebenfalls mit Freibetrag von 24.500 Euro. Wer ist nicht gewerbesteuerpflichtig? Freiberufler, land- und forstwirtschaftliche Betriebe und gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften sind in der Regel von der Gewerbesteuerpflicht ausgenommen, es sei denn, sie üben. Definition: Freiberufler. Freiberufliche Tätigkeiten unterscheiden sich von gewerblichen Tätigkeiten dadurch, dass sie weder der Gewerbesteuer unterliegen noch als gewerbliche Tätigkeit gelten. Die wichtigsten Merkmale eines Freiberuflers sind: Eigenverantwortlichkeit. Die Tätigkeit wird eigenständig und unabhängig ausgeführt. Besondere Qualifikation: Eine akademische Ausbildung, eine besondere fachliche Qualifikation oder eine staatliche Zulassung, ZB. Bei Ärzten oder Rechtsanwälten ist in der Regel erforderlich. Dienstleistung persönlicher Art. Die Leistung ist in den meisten Fällen eine persönliche und intellektuelle Dienstleistung. Das Einkommensteuergesetz, 18 EStG, unterscheidet bei Freiberuflern zwischen Katalogberufen wie Ärzte, Ingenieure, Anwälte, Architekten etc. und ähnlichen Berufen, die in ihrer Natur den Katal. Die Katalogberufe sind im Einkommenssteuergesetz, 18 EStG, aufgeführt und umfassen Tätigkeiten, die aufgrund ihrer besonderen Qualifikation als freiberuflich eingestuft werden. Hier ist eine vollständige Liste der Katalogberufe. Ärztliche Berufe: Arzt, Zahnarzt, Tierarzt. Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsberatende Berufe: Rechtsanwalt, Notar, Patentanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer. Technische Berufe: Ingenieur, Architekt. Naturwissenschaftliche Berufe: Vermessungsingenieur, Naturwissenschaftler. Künstlerische Berufe: Bildender Künstler, ZB. Maler, Bildhauer, Musiker. Lehrende Berufe: Lehrer, Erzieher, wenn eine pädagogische Ausbildung vorhanden ist. Schriftstellerische und publizistische Berufe: Schriftsteller, Journalist. Sprach- und Vermittlungsdienste: Dolmetscher, Übersetzer. Zusätzlich gibt es auch ähnliche Berufe, die die wesentlichen Merkmale eines freien Berufs erfüllen und somit von der Gewerbesteuerpflicht ausgenommen sind. Ähnliche Berufe können sein: Heilberufe und therapeutische Berufe. Heilpraktiker, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Logopäde, Psychotherapeut, psychologischer Berater, Hebamme, Entbindungspfleger, Podologe, medizinischer Fußpfleger. Beratende und planende Berufe: Unternehmensberater, Steuerbevollmächtigter, Versicherungsmathematiker, Aktuar, Wirtschaftsberater, Finanzberater, Mediator, Rentenberater, Werbeberater, Public Relati. Kreative und künstlerische Berufe: Fotograf, wenn künstlerische Fotografie, Grafikdesigner, Webdesigner, Modedesigner, Bühnenbildner, Illustrator, Kunsttherapeut, Bildredakteur, Komponist, Dirigent. B. Ballett, Regisseur, Drehbuchautor. Pädagogische und bildende Berufe. Pädagoge, Z. B. Heilpädagoge, Erziehungsberater, Lerntherapeut, Musikpädagoge, Erwachsenenbildner, Schulpsychologe, Fachdozent, Bildungsberater. Technische und naturwissenschaftliche Berufe. Geologe, Chemiker, Biologe, Physiker, Mathematiker, Informatiker, Z. B. Softwareentwicklung auf freiberuflicher Basis, Agrarwissenschaftler, Lebensmitteltechnologe, Geoinformatiker, Klimaforscher, Statistiker. Berufe im Bereich der Sprach- und Kulturvermittlung. Kulturwissenschaftler, Historiker, Ethnologe, Lektor, Literaturwissenschaftler, Sprechtrainer, Gebärdensprachdolmetscher, Sprachtherapeut, Kommuni. Rechtsnahe Berufe. Insolvenzverwalter, Mediator im juristischen Bereich, Treuhänder, Pflichtverteidiger. Wirtschaftsprüfungsnahe Berufe. Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, auf freiberuflicher Basis, Buchhaltungsservice, eingeschränkt, wenn keine gewerbliche Tätigkeit, Finanzcontroller. Weitere freiberufliche Berufe im sozialen Bereich. Sozialpädagoge, Familientherapeut, Traumatherapeut, Seelsorger, Suchtberater, Supervisor, Jugend- und Heimerzieher. Medizinisch-technische Berufe. Medizinisch-technischer Assistent, MTA, Radiologietechnologe, Biomedizinischer Analytiker, Laborwissenschaftler. Journalistische und publizistische Berufe. Redakteur, Z. B. Im Print- oder Online-Bereich, Kolumnist, Reporter, Pressesprecher, freiberuflich, Texter, Ghostwriter, Content Creator, wenn eine schöpferische Leistung erbracht wird. Definition: Land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Unternehmen, die in der Land- und Forstwirtschaft tätig sind, sind ebenfalls von der Gewerbesteuer befreit. Diese Betriebe gelten nicht als Gewerbebetriebe im Sinne des Gewerbesteuergesetzes. Definition: Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften. Organisationen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen und entsprechend anerkannt sind, sind von der Gewerbesteuerpflicht befreit. Dies gilt jedoch nur, sofern sie keine wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe unterhalten, die über den Rahmen der steuerbegünstigten Zwecke hinausgehen. Wann gilt doch die Gewerbesteuerpflicht? Doch auch wenn Freiberufler, land- und forstwirtschaftliche Betriebe und gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften grundsätzlich von der Gewerbesteuer befreit sind, gibt es bestimmte. Wann ist ein Freiberufler doch gewerbesteuerpflichtig? Gewerbliche Infektion. Ein Freiberufler muss Gewerbesteuern zahlen, wenn seine Tätigkeit durch gewerbliche Aktivitäten infiziert wird. Dies geschieht, wenn die gewerbliche Nebentätigkeit so groß wird, dass sie die freiberufliche Haupttätigkeit überlagert oder infiziert. In diesem Fall wird die gesamte Tätigkeit als gewerblich eingestuft und der Freiberufler unterliegt der Gewerbesteuerpflicht. Gewerbliche Nebentätigkeit. Wenn der Freiberufler zusätzlich zur freiberuflichen Haupttätigkeit eine gewerbliche Nebentätigkeit ausübt, die nicht klar getrennt werden kann oder wenn die Umsätze. In diesem Fall müssen auch Gewerbesteuern gezahlt werden. Beispiele für die Abgrenzung zwischen freiberuflichen und gewerblichen Tätigkeiten. Arzt. Freiberufliche Tätigkeiten. Behandlung von Patienten, Diagnose und Therapie, Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen, Beratung von Patienten in Gesundheitsfragen, Ausstellung von ärztlichen Att. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb einer Privatklinik, Verkauf von Medikamenten in einer eigenen Praxis, kosmetische Behandlungen mit Verkauf von Produkten, Betrieb eines eigenen Labors für Exter. Zahnarzt. Freiberufliche Tätigkeiten. Zahnuntersuchungen und Behandlung von Zahnproblemen, Zahnreinigung und Prophylaxe, Einsetzen von Zahnprothesen und Implantaten, kieferorthopädische Beratung, Anfertigung. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb eines Dentallabors mit Verkauf an externe Praxen, Verkauf von Zahnpflegeprodukten in der Praxis, kosmetische Zahnaufhellung als Lifestyle-Dienstleistung, Betrieb. Tierarzt. Freiberufliche Tätigkeiten. Untersuchung und Behandlung von Haustieren, Notfallversorgung von Tieren, Impfung und Prävention, Beratung von Tierhaltern zu Gesundheitsfragen, chirurgische Eingriffe. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von Tiernahrung und Zubehör, Betrieb eines Tiersalons oder Pflegezentrums, Betrieb eines mobilen Tierservice für Wellnessbehandlungen, Führung einer Tierklinik. Rechtsanwalt. Freiberufliche Tätigkeiten. Rechtsberatung von Mandanten, Vertretung vor Gericht, Vertragsgestaltung und Prüfung, Mediation zwischen Streitparteien, Erstellung von Gutachten. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb einer eigenen Anwaltsplattform mit Abo-Diensten, Verkauf von Rechtsratgebern und Formularen, Gründung eines Inkasso-Unternehmens, Beteiligung an einem Rechtsvers. Notar. Freiberufliche Tätigkeiten. Beglaubigung von Dokumenten, Beurkundung von Grundstückskaufverträgen, Erstellung von Testamenten, Eheverträge beurkunden, Gründungsurkunden für Unternehmen erstellen. Gewerbliche Infektionsrisiken. Vermittlung von Immobiliengeschäften, Verkauf von Vertragsmustern online, Beteiligung an einem Inkasso-Unternehmen, Unternehmensberatung zu Firmengründungen. Patentanwalt. Freiberufliche Tätigkeiten. Beratung zu Patentanmeldungen, Erstellen von Patentanträgen, Vertretung vor dem Patentamt, Schutzrechtsrecherchen durchführen, Gutachten zu Patentrechtsverletzungen. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb eines Patentvermarktungsunternehmens, Verkauf von Patentdatenbanken, Durchführung von Schulungen für Unternehmen, Beteiligung an Lizenzverwertungsunternehmen. Steuerberater. Freiberufliche Tätigkeiten. Beratung zu Steuerfragen, Erstellung von Steuererklärungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Unterstützung bei Betriebsprüfungen, Jahresabschlusserstellung. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von Steuersoftware, Betrieb einer Steuerberatungsplattform, Schulungen für Unternehmen und Fachkräfte, Buchhaltungsservice für größere Unternehmen, Beratung. Wirtschaftsprüfer. Freiberufliche Tätigkeiten. Prüfung von Jahresabschlüssen, Gutachten zu Unternehmensbewertungen, Prüfung interner Kontrollsysteme, Prüfung von Konzernabschlüssen, Beratung zur Verbesserung von F. Gewerbliche Infektionsrisiken. Beratungsleistungen für Investmentfonds, Betrieb einer Plattform zur Unternehmensbewertung, Schulungen und Seminare für Finanzexperten, Verkauf von Prüfsoftware und vereidigter Buchprüfer. Freiberufliche Tätigkeiten. Prüfung von Jahresabschlüssen kleiner Unternehmen, Erstellung von Prüfungsberichten, Erstellung von Zwischenabschlüssen, Beratung zur Optimierung der Buchführung, BER. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von Buchführungssoftware, Betrieb eines Buchhaltungsservices für externe Unternehmen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Inkasso, Betrieb eines Schulungszentrums. Ingenieur. Freiberufliche Tätigkeiten. Planung von Bauvorhaben, Konstruktion technischer Anlagen, Erstellung von Gutachten und Expertisen, technische Beratung für Unternehmen, Entwicklung von Prototypen. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von selbst entwickelten Produkten. Betrieb eines Ingenieurbüros mit Beteiligung an Produktionen. Vertrieb von technischen Zeichnungen, Schulungen und Seminare. F. Architekt. Freiberufliche Tätigkeiten. Entwurf von Bauprojekten, Planung und Überwachung von Bauausführungen, Bauantragsstellung, Beratung von Bauherren, Erstellung von Gutachten zu Gebäuden. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb eines Bauträgerunternehmens, Verkauf von Bauplänen für Massenproduktionen, Betrieb eines Architekturbüros mit angeschlossener Bauausführung, Verkauf von ARC. Vermessungsingenieur. Freiberufliche Tätigkeiten. Durchführung von Vermessungen, Erstellung von Lageplänen, Katastervermessungen, Gutachten für Grundstücksteilungen, Geodatenanalyse. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von Vermessungstechnik, Betrieb eines Labors zur Materialprüfung, Dienstleistungen im Bereich Geoinformationssysteme als Massenprodukt, Beteiligung an einem Bau. Naturwissenschaftler. Freiberufliche Tätigkeiten. Forschungstätigkeiten im Bereich Chemie, Biologie oder Physik, Erstellung von Gutachten für Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beratung zu umweltrelevanten Fragen, durch. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb eines kommerziellen Labors, Verkauf von Forschungsergebnissen an Firmen, Entwicklung und Vertrieb von chemischen Produkten, Beteiligung an Unternehmen in der Bio. Bildender Künstler. Freiberufliche Tätigkeiten. Erstellen von Kunstwerken, Ausstellungen in Galerien, Auftragsarbeiten für Privatkunden, Kunstkurse und Workshops, Kunsttherapie mit therapeutischer Ausbildung. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von Kunstkopien als Massenware, Betrieb einer Galerie mit Verkauf anderer Künstlerwerke, Herstellung und Vertrieb von Merchandising-Produkten, Betrieb eines ONL. Musiker. Freiberufliche Tätigkeiten. Auftritte als Musiker bei Konzerten, Komposition und Musikproduktion, Unterricht in Instrumentalmusik, Einspielen von Musik für Tonträger, Arrangieren von Musikstücken. Gewerbliche Infektionsrisiken. Verkauf von Tonträgern in einem eigenen Shop, Betrieb eines Musikverlags, Verkauf von Merchandise-Artikeln wie T-Shirts, Betrieb eines Tonstudios für kommerzielle Aufnahmen. Lehrer. Freiberufliche Tätigkeiten. Privatunterricht für Schüler und Erwachsene, Nachhilfe in bestimmten Fächern, Unterricht an Musikschulen, Sprachkurse, Erwachsenenbildung. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb einer Nachhilfeschule, Verkauf von Lernmaterialien, Online-Kurse als Massenware, Schulungen im Bereich beruflicher Weiterbildung, Betrieb einer Franchise-Nachhilfe. Erzieher. Freiberufliche Tätigkeiten. Betreuung von Kindern im privaten Rahmen, Elternberatung zu Erziehungsfragen, Durchführung von Freizeitaktivitäten und Projekten, Frühförderung im vorschulischen Bereich. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb einer privaten Kindertagesstätte, Organisation von Feriencamps als kommerzielles Angebot, Verkauf von Erziehungsmaterialien, Betrieb einer Bildungsplattform, du. Schriftsteller. Freiberufliche Tätigkeiten. Schreiben von Büchern und Artikeln, Publikation von Belletristik oder Sachbüchern, Ghostwriting für Autoren, Schreiben von Kolumnen und Essays, Mitarbeit an Drehbüchern. Gewerbliche Infektionsrisiken. Betrieb eines Verlags, Verkauf von Büchern als Massenware im eigenen Shop, Betrieb einer Plattform für Autoren, Erstellung von Werbetexten, Vertrieb von Merchandise-Bar. Journalist. Freiberufliche Tätigkeiten. Schreiben von Artikeln für Zeitungen und Zeitschriften, Recherche für Reportagen, Moderation von Interviews, Verfassen von Kommentaren und Kolumnen, Dokumentation, aktuell. Gewerbliche Infektionsrisiken, Betrieb eines eigenen Nachrichtenportals, Erstellung von PR-Artikeln für Unternehmen, Betrieb einer Content-Agentur, Verkauf von Werbetexten für kommerzielle Zwecke, p. Dolmetscher, freiberufliche Tätigkeiten, Simultandolmetschen bei Veranstaltungen, Dolmetschen bei Gerichten und Behörden, Dolmetschen für internationale Unternehmen, Sprachmittlung bei offiziellen Anlässen, b. Gewerbliche Infektionsrisiken, Betrieb eines Dolmetscherbüros mit mehreren Mitarbeitern, Bereitstellung von Online-Dolmetscherdiensten als Plattform, Verkauf von Sprachtools und Übersetzungssoftware. Übersetzer, freiberufliche Tätigkeiten, Übersetzung von Fachliteratur, Übersetzung von Vertragsunterlagen, Lokalisierung von Webseiten und Software, Literaturübersetzungen, Übersetzung für Behörden und GER. Gewerbliche Infektionsrisiken, Betrieb einer Übersetzungsagentur, Verkauf von standardisierten Übersetzungsdienstleistungen, Nutzung von Übersetzungssoftware für Massenübersetzungen, Betrieb eine. Wann ist ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb doch gewerbesteuerpflichtig? Gewerbliche Nebentätigkeiten. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind nur dann von der Gewerbesteuer befreit, wenn sie ausschließlich Tätigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ausüben. Sobald eine gewerbliche Nebentätigkeit hinzukommt, die nicht zur landwirtschaftlichen Haupttätigkeit gehört, kann der Betrieb in Bezug auf diese gewerblichen Tätigkeiten der Gewerbesteuerpflicht Wenn die gewerbliche Tätigkeit groß genug ist, kann sie den gesamten Betrieb als gewerblich qualifizieren. Beispiele gewerblicher Tätigkeiten. Der Betrieb eines Hofladens, der nicht nur Produkte aus eigener Erzeugung verkauft, sondern auch zugekaufte Produkte in größerem Umfang anbietet. Eine Biogasanlage, die nicht nur Reststoffe des eigenen landwirtschaftlichen Betriebs verwendet, sondern auch größere Mengen an zugekauften Stoffen verarbeitet. Touristische Dienstleistungen wie der Betrieb von Ferienwohnungen oder ein Freizeitpark auf landwirtschaftlichem Gelände. Wann ist eine gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaft doch gewerbesteuerpflichtig? Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften sind von der Gewerbesteuer befreit, solange sie ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgen. Sobald jedoch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb entsteht, der nicht unmittelbar und ausschließlich den gemeinnützigen Zwecken dient, unterliegt dieser Teil der Gewerbesteuer. Ertragsgrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Wenn der Gewinn des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 45.000 Euro pro Jahr übersteigt, muss für diesen Betrieb Gewerbesteuer gezahlt werden. Beispiele wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe. Der Betrieb eines Cafés durch eine gemeinnützige Organisation, das nicht direkt den gemeinnützigen Zwecken dient. Ein Verkaufsstand bei Veranstaltungen, auf dem regelmäßig Waren verkauft werden, um Gewinne zu erzielen, die nicht ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck verwendet werden. Der Betrieb einer Sporthalle, die regelmäßig an externe Nutzer vermietet wird und nicht unmittelbar der gemeinnützigen Tätigkeit dient. Was sollte ich tun bei einer gewerblichen Infektion? Sie üben Ihre gewerblichen Tätigkeiten im größeren Umfang aus, dann kann es passieren, dass Ihre gesamte Tätigkeit als gewerblich eingestuft wird und Sie Ihre kompletten Einkünfte mit Gewerbeste. Um dies zu verhindern, kann ein eigenständiges Unternehmen für die gewerbliche Tätigkeit gegründet werden. Für die Gewinne dieses Unternehmens sind Sie dann gewerbesteuerpflichtig. Wie trenne ich meine gewerbesteuerfreie und meine gewerbliche Tätigkeit? Halten Sie die Tätigkeiten klar voneinander getrennt. Führen Sie für die gewerblichen Tätigkeiten eine separate Buchführung durch, einschließlich eigener Konten und einer getrennten Gewinnermittlung. gründen Sie gegebenenfalls eine gesonderte Gesellschaft, ZB, eine GmbH, für die gewerblichen Tätigkeiten. Führen Sie die Tätigkeiten in unterschiedlichen organisatorischen Rahmen durch. Das bedeutet, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Ressourcen, ZB, Räumlichkeiten, Werkzeuge, möglichst getrennt eingesetzt werden. Vermeiden Sie eine enge personelle und wirtschaftliche Verflechtung der beiden Tätigkeiten. Unterschiedliche Ansprechpartner und klare Verantwortlichkeiten tragen zur Trennung bei. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie, wenn Sie in einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen, diese weiterhin persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig ausgeführt wird. Wenn Ihre Tätigkeit zunehmend organisatorisch geprägt ist oder Mitarbeiter die eigentlichen Leistungen erbringen, besteht die Gefahr, dass Sie als gewerblich eingestuft werden. Dokumentieren Sie die Abgrenzung Ihrer Tätigkeiten umfassend, ZB, durch Verträge, Rechnungen und interne Aufzeichnungen. Die Finanzverwaltung muss nachvollziehen können, dass es sich um getrennte Tätigkeiten handelt. Dokumentieren Sie auch die Zeitaufteilung zwischen den beiden Tätigkeiten. Informieren Sie das Finanzamt frühzeitig über die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit und weisen Sie auf die Trennung hin. Tipps zur Vermeidung der Gewerbesteuerpflicht. Freiberufler sollten gewerbliche Tätigkeiten klar von der freiberuflichen Tätigkeit trennen und gegebenenfalls für die gewerblichen Aktivitäten ein separates Unternehmen gründen. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sollten sicherstellen, dass ihre gewerblichen Tätigkeiten, ZB, Hofladen, Tourismus, nicht zu groß werden und stets im Rahmen bleiben, der als Nebentätigkeit anerkannt wird. Gemeinnützige Körperschaften sollten wirtschaftliche Geschäftsbetriebe so organisieren, dass sie unterhalb der Ertragsgrenze bleiben oder die Gewinne ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck. Der Gewerbesteuerhebesatz und seine Bedeutung. Der Gewerbesteuerhebesatz ist eine der entscheidenden Größen bei der Berechnung der Gewerbesteuer. Jede Gemeinde in Deutschland legt ihren eigenen Hebesatz fest, wodurch die Steuerbelastung je nach Standort des Unternehmens erheblich variieren kann. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Zuge der Reform des Realsteuerprinzips in der Weimarer Republik eingeführt. Mit dieser Reform wurde die Gewerbesteuer in zwei Komponenten aufgeteilt: Gewerbeertrag und Gewerbekapital. Der Hebesatz wurde als Multiplikator eingeführt, der auf den einheitlich berechneten Steuermessbetrag angewendet wird. Dies ermöglichte den Gemeinden erstmals, die Höhe der Steuer nach lokalem Bedarf anzupassen. Während große Städte häufig einen hohen Gewerbesteuerhebesatz haben, sind in ländlicheren Regionen meist geringere Hebesätze anzutreffen, was für viele Unternehmen bei der Standortwahl eine WI. Ein Unternehmen kann in Deutschland etwa, einzig unterschieden am Standort der Firma, das mehr als das Dreifache an Gewerbesteuer im Vergleich zu einer genauso erfolgreichen Firma an einem anderen S. Der Standort eines Unternehmens hat somit einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Steuerlast. Allerdings liegt seit 2004 der gesetzliche Mindesthebesatz bei 200%. Dieser soll verhindern, dass Kommunenunternehmen durch extrem niedrige Hebesätze unfaire Vorteile verschaffen. Viele Unternehmen nutzen dennoch die lokalen Unterschiede bei der Wahl des Firmensitzes gezielt aus, um die Steuerbelastung zu optimieren. Steuerliche Freibeträge und Ausnahmen. Alle deutschen Unternehmen, also nicht nur Kapitalgesellschaften, wie etwa die GmbH, UG, AG oder KGaA, sondern auch Personengesellschaften, wie etwa die GbR, OHG oder die Kilogramm, oder auch Einzelunternehmen. Für Personengesellschaften und Einzelunternehmungen gibt es jedoch einen Freibetrag von 24.500 Euro, der vom Gewerbeertrag abgezogen werden kann, bevor der Steuermessbetrag berechnet wird. Dieser Freibetrag reduziert die Steuerbelastung und sorgt dafür, dass kleinere Unternehmen weniger stark durch die Gewerbesteuer belastet werden. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Freibetrag nur für Personengesellschaften und Einzelunternehmen gilt. Kapitalgesellschaften wie die GmbH profitieren nicht von diesem Vorteil. Gewerbesteuer im internationalen Vergleich. Die Gewerbesteuer gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in ähnlicher Form in anderen Ländern. Für international tätige Unternehmen ist es wichtig, die Regelungen zur Doppelbesteuerung und die steuerliche Anerkennung von ausländischen Betriebsstätten zu verstehen. Gewerbesteuer in Nachbarländern. Österreich. Keine Gewerbesteuer, jedoch eine Körperschaftssteuer von 25%. Schweiz. Gewerbesteuer wird von Kantonen erhoben, oft mit niedrigeren Sätzen als in Deutschland. Luxemburg. Gewerbesteuer ist ähnlich wie in Deutschland und wird auf Gemeindeebene erhoben. Frankreich. Keine klassische Gewerbesteuer, aber die CVAE, steuerähnliche Abgabe, ist für größere Unternehmen relevant. Vermeidung der Doppelbesteuerung. Wenn ein Unternehmen Gewinne in ausländischen Betriebsstätten erzielt, kann es durch bilaterale Steuerabkommen zu einer Doppelbesteuerung kommen. Das deutsche Steuerrecht sieht hierfür Kürzungen des Gewerbeertrags vor. Kapitel 3. Die Berechnung der Gewerbesteuer. Die Berechnung der Gewerbesteuer mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, doch mit einer klaren Struktur wird sie schnell nachvollziehbar. In diesem Kapitel lernen Sie, wie die Steuer auf Basis Ihres Unternehmensgewinns berechnet wird und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind. Grundlagen der Gewerbesteuerberechnung. Die Gewerbesteuer wird auf den sogenannten Gewerbeertrag erhoben. Dieser wird aus dem Gewinn des Unternehmens ermittelt und anschließend um bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen angepasst. Der Gewerbeertrag bildet die Basis für die Berechnung des Steuermessbetrags, der mit dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde multipliziert wird, um die endgültige Steuerlast zu bestimmen. Die Schritte der Berechnung im Überblick. Gewinn ermitteln, Z.B. aus der Gewinn- und Verlustrechnung oder der Einnahmenüberschussrechnung. Hinzurechnungen und Kürzungen vornehmen, um den Gewerbeertrag zu erhalten. Steuermessbetrag berechnen, Gewerbeertrag mal 3,5%. Steuermessbetrag mit dem Hebesatz der Gemeinde multiplizieren. Der Steuermessbetrag und seine Anwendung. Der Steuermessbetrag ist der Prozentsatz des Gewerbeertrags, der als Grundlage für die Gewerbesteuer dient. Dieser beträgt in Deutschland einheitlich 3,5%. Beispiel: Ein Unternehmen hat nach Abzug aller Kürzungen und Hinzurechnungen einen Gewerbeertrag von 100.000 Euro. Der Steuermessbetrag beträgt 100.000 Euro mal 3,5% ist gleich 3.500 Euro. Dieser Steuermessbetrag wird anschließend mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multipliziert, um die tatsächliche Steuerlast zu berechnen. Beispiele für die Berechnung: Einzelunternehmung versus Kapitalgesellschaft. Beispiel 1. Einzelunternehmer mit Freibetrag. Ein Einzelunternehmer hat einen Gewinn von 75.000 Euro und befindet sich in einer Gemeinde mit einem Hebesatz von 410%. Berechnung: Freibetrag 75.000 Euro, 24.500 Euro ist gleich 50.500 Euro, Gewerbeertrag. Steuermessbetrag 50.500 Euro mal 3,5% ist gleich 1.767,50 Euro. Gewerbesteuer 1.767,50 Euro mal 410% ist gleich 7.246,75 Euro. Beispiel 2. Kapitalgesellschaft ohne Freibetrag. Eine GmbH erzielt einen Gewinn von 100.000 Euro und hat keine Kürzungen oder Hinzurechnungen. Die GmbH befindet sich in einer Gemeinde mit einem Hebesatz von 320%. Berechnung: Steuermessbetrag 100.000 Euro mal 3,5% ist gleich 3.500 Euro. Gewerbesteuer 3.500 Euro mal 320% ist gleich 11.200 Euro. Hinzurechnungen und Kürzungen. Um alle Unternehmen gerecht zu behandeln, wird jedoch nicht der Gewinn der Gesellschaft besteuert. Um den zu besteuernden Betrag zu ermitteln, werden dem Gewinn unter anderem einerseits Werte hinzugerechnet, Hinzurechnungen, und andere von dem Gewinn abgezogen, Kürzungen. Hinzurechnungen, Zinsaufwendungen, Entgelte für Schulden, Zinsen, die für die Aufnahme von Fremdkapital gezahlt werden, sind hinzurechnungspflichtig. 25% der Zinsaufwendungen müssen dem steuerlichen Gewinn wieder hinzugerechnet werden. Mieten und Pachten für bewegliche Wirtschaftsgüter, 20% der Miet- oder Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter, z.B. Maschinen oder Fahrzeuge, werden hinzugerechnet. Mieten und Pachten für unbewegliche Wirtschaftsgüter, 50% der Miet- oder Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter, z.B. Immobilien oder Grundstücke, sind hinzurechnungspflichtig. Leasingaufwendungen, Leasingraten, die für die Nutzung von Vermögensgegenständen gezahlt werden, fallen ebenfalls unter die Hinzurechnungen. Die entsprechenden Anteile richten sich nach den Miet- oder Pachtaufwendungen. Gewinnanteile stiller Gesellschafter. Gewinnanteile, die an stille Gesellschafter gezahlt werden, sind in voller Höhe hinzuzurechnen. Lizenzen und Konzessionen. 25% der Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen müssen hinzugerechnet werden. Das betrifft beispielsweise Lizenzgebühren für die Nutzung von Software oder Markenrechten. Renten und dauernde Lasten. Aufwendungen, die für Renten und dauernde Lasten anfallen, sind ebenfalls hinzurechnungspflichtig. Diese Aufwendungen werden in voller Höhe dem steuerlichen Gewinn hinzugerechnet. Beteiligungserträge, Dividenden, die nicht vollständig steuerfrei sind, z.B. aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Aufwendungen für bestimmte Dienstleistungen, Dienstleistungen, die ähnlich zu Mieten oder Pachten sind und nicht anderweitig berücksichtigt wurden. Aufwendungen für die Nutzung von bestimmten Rechten, die nicht unter die Lizenzen fallen, jedoch ähnlich wirtschaftliche Auswirkungen haben. Wichtig: Es gibt einen Freibetrag von 100.000 Euro für Hinzurechnungen. Beispiel 1 für die Berechnung der Hinzurechnungen. Ein Unternehmen hat im Jahr folgende Aufwendungen. Zinsaufwendungen 150.000 Euro. Mietaufwendungen 50.000 Euro. Berechnung der Hinzurechnungen. Zinsen. 25% von 150.000 Euro ist gleich 37.500 Euro. Mieten. 25% von 50.000 Euro ist gleich 12.500 Euro. Summe der Hinzurechnungen. 37.500 Euro plus 12.500 Euro ist gleich 50.000 Euro. Freibetrag. Da die Summe der Hinzurechnungen 50.000 Euro beträgt und somit unter dem Freibetrag liegt, ergibt sich kein hinzuzurechnender Betrag. Beispiel 2 für die Berechnung der Hinzurechnungen. Ein anderes Unternehmen hat folgende Aufwendungen. Zinsaufwendungen 1.500.000 Euro. Mietaufwendungen 500.000 Euro. Berechnung der Hinzurechnungen. Zinsen. 25% von 1.500.000 Euro ist gleich 375.000 Euro. Mieten, 25% von 500.000 Euro ist gleich 125.000 Euro. Summe der Hinzurechnungen. 375.000 Euro plus 125.000 Euro ist gleich 500.000 Euro. Freibetrag. Nach Abzug des Freibetrags von 100.000 Euro verbleiben 400.000 Euro, die dem Gewerbeertrag hinzugerechnet werden. Wo erfasse ich die Hinzurechnungen? In der Gewerbesteuererklärung werden Hinzurechnungen im Formular GEF Staatsstraße 1a eingetragen. Dieses Formular ist speziell für die Gewerbesteuer konzipiert und enthält die relevanten Felder für Hinzurechnungen. Entgelte für Schulden, zum Beispiel Zinsen, Renten und dauernde Lasten, Gewinnanteile stiller Gesellschafter, Miet- und Pachtzinsen für bewegliche Wirtschaftsgüter. Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche Wirtschaftsgüter. Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten. Sonstige hinzurechnungspflichtige Beträge. Kürzungen. Förderung von Investitionen in Immobilien. Die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen soll Unternehmen entlasten, die eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen. Vermeidung internationaler Doppelbesteuerung. Für Gewinne, die durch ausländische Betriebsstätten erzielt werden, gibt es ebenfalls Kürzungen. Förderung des Gemeinwohls. Die Kürzung für Spenden an gemeinnützige Zwecke soll Unternehmen dazu anregen, vermehrt soziale Projekte zu unterstützen. Vermeidung der Steuerkumulation bei der Grundsteuer. Die Kürzung für den Grundbesitz im Betriebsvermögen dient dazu, die Belastung durch die Grundsteuer zu berücksichtigen. Doppelbesteuerung von Grundstücken vermeiden durch Kürzungen. Um eine Doppelbesteuerung von Grundsteuer und Gewerbesteuer zu verhindern, gibt es Kürzungen der Gewerbesteuer für den Grundbesitz. Beispiel 1 für die Berechnung der Kürzungen. Sie sind Einzelunternehmer und betreiben ein Gewerbe, das einen Gewerbeertrag von 150.000 Euro erzielt hat. Sie besitzen außerdem einen eigenen Grundbesitz, dessen Einheitswert auf 200.000 Euro festgesetzt wurde. Berechnung der Kürzungen. Kürzung für Grundbesitz, 9 Nummer. Eine GEF-STG, Sie können den Gewerbeertrag um 1,2% des Einheitswerts Ihres Grundbesitzes kürzen. Die Kürzung beträgt also 2.400 Euro. Beispiel 2 für die Berechnung der Kürzungen. Sie sind Teilhaber einer Personengesellschaft, die einen Gewerbeertrag von 500.000 Euro erzielt hat. Ihre Gesellschaft hat außerdem einen eigenen Grundbesitz mit einem Einheitswert von 1.000.000 Euro und hält Anteile an einer inländischen Personengesellschaft, die 100.000 Euro Gewinn ausgeschüttet. Berechnung der Kürzungen. Kürzung für Grundbesitz, 9 Nummer. Eine GEF-STG, Sie können den Gewerbeertrag um 1,2% des Einheitswerts des eigenen Grundbesitzes kürzen. Die Kürzung beträgt also 12.000 Euro. Kürzung für Gewinnanteile an Personengesellschaften, 9 Nummer. 2 GEF-STG, der Gewinnanteil von 100.000 Euro aus der Beteiligung an der inländischen Personengesellschaft ist ebenfalls kürzungsfähig. Kürzungsbetrag für den Gewinnanteil, 100.000 Euro. Ergebnis, die Summe der Kürzungen beträgt 12.000 Euro plus 100.000 Euro ist gleich 112.000 Euro. Anlage GK. Hier werden Kürzungen erfasst. Die Kürzungen bei der Gewerbesteuer werden in der Gewerbesteuererklärung erfasst, insbesondere in der Anlage GK, Gewerbesteuerkürzungen. Diese Anlage ist Teil der Gewerbesteuererklärung, die Unternehmen gegenüber dem zuständigen Finanzamt abgeben müssen. Unternehmen müssen in der Anlage GK die Kürzungen detailliert aufschlüsseln. Jede Kürzungssaat wird mit den entsprechenden Berechnungen angegeben, um sicherzustellen, dass alle relevanten Kürzungen korrekt berücksichtigt werden. Kapital 4. Die Gewerbesteuererklärung. Die Abgabe der Gewerbesteuererklärung ist ein wesentlicher Bestandteil der Steuerpflicht eines jeden Unternehmens. Eine korrekte und fristgerechte Einreichung spart Zeit, Geld und Ärger. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihre Gewerbesteuererklärung professionell vorbereiten, welche Fristen gelten und wie Sie häufige Fehler vermeiden können. Aufbau und Inhalte der Gewerbesteuererklärung. Die Gewerbesteuererklärung wird auf dem Formular GEF Staatsstraße 1a abgegeben. Dieses Formular ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die alle relevanten Informationen zur Berechnung der Gewerbesteuer erfassen. Allgemeine Angaben, Steuernummer und Identifikationsnummer, Art des Betriebs, Einzelunternehmen, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, etc. Betriebsanschrift, Rechtsform des Unternehmens, GmbH, OHG, Einzelunternehmen, etc. Eröffnung oder Schließung des Betriebs, Angaben dazu, ob der Betrieb im Erklärungszeitraum neu eröffnet oder geschlossen wurde. Ermittlung des Gewerbeertrags, Gewinn aus Gewerbebetrieb, Hinzurechnungen, Kürzungen, Freibetrag für Einzelunternehmen und Personengesellschaften, Berechnung des Gewerbesteuermessbetrags, finaler Gewerbeertrag, um den Gewerbesteuermessbetrag zu ermitteln. Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags trifft dann zu, wenn das Unternehmen Betriebsstätten in mehreren Gemeinden unterhält. Angaben zur Zerlegung. Wenn Sie mehrere Betriebsstätten unterhalten, kann es zu einer Gewerbesteuerzerlegung kommen und Sie müssen in der Gewerbesteuererklärung die geleisteten Lohnzahlungen nach Betriebsstätten aufteilen. Angaben zu steuerlichen Besonderheiten, Betriebsveräußerungen oder Aufgaben, Umwandlungen, Rechtsformwechsel und andere Umstrukturierungen. Sonstige Angaben und Ergänzungen. Mitteilungspflichtige Sachverhalte. Nimmt der Betrieb besondere Vergünstigungen oder steuerliche Erleichterungen in Anspruch, wie zum Beispiel Förderungen oder besondere Abschreibungen? Unterschrift und Erklärung des Steuerpflichtigen oder dessen Vertreter der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Anlage GK. Diese Anlage erfasst Kürzungen wie Z. B. Gewinne aus ausländischen Betriebsstätten oder den Einheitswert des Betriebsgrundbesitzes. Elektronische Abgabe über Elster. Die Gewerbesteuererklärung muss elektronisch über das Steuerportal Elster eingereicht werden. Dies bietet mehrere Vorteile. Automatische Plausibilitätsprüfung der Angaben. Schnellerer Bearbeitungsprozess durch das Finanzamt. Möglichkeit, alle Steuererklärungen zentral zu verwalten. Schritt-für-Schritt-Anleitung. Registrieren Sie sich auf www.elster.de und erstellen Sie ein Benutzerkonto. Füllen Sie die Gewerbesteuererklärung vollständig aus, einschließlich der Anlage GK, falls erforderlich. Überprüfen Sie alle Angaben. Reichen Sie die Erklärung ein. Tipps zur effizienten Erstellung der Erklärung. Für die Erstellung der Gewerbesteuererklärung benötigen Unternehmen verschiedene Unterlagen. Dazu gehören insbesondere die Einnahmenüberschuss, EUR, oder Gewinn- und Verlustrechnung, GUV, Jahresabschlüsse und gegebenenfalls Anlagen zur Ermittlung von Hinzurechnungen und Kürzungen. Diese Dokumente sind notwendig, um den Gewinn und damit die Basis für die Gewerbesteuer zu berechnen. Darüber hinaus sollten alle Belege bereitliegen, die zur Gewinnermittlung notwendig sind, damit die Erklärung bei einer etwaigen Prüfung durch das Finanzamt nachvollziehbar ist. Nutzen Sie Steuersoftware. Programme wie DATEV oder Lexware erleichtern die Erstellung der Gewerbesteuererklärung erheblich. Bleiben Sie organisiert. Erfassen Sie relevante Daten und Belege das ganze Jahr über, um den Aufwand zur Steuerzeit zu minimieren. Prüfen Sie auf Vollständigkeit. Überprüfen Sie die Steuererklärung vor der Einreichung auf Plausibilität und Vollständigkeit. Fristen und häufige Fehler vermeiden. Die Frist für die Abgabe der Gewerbesteuererklärung ist der 31. Juli des Folgejahres. Falls Sie einen Steuerberater beauftragen, verlängert sich die Frist bis zum 28. Februar des übernächsten Jahres. Wichtige Hinweise: Verspätungszuschläge. Bei verspäteter Abgabe kann das Finanzamt Zuschläge erheben. Fehlende Unterlagen. Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Belege, ZB, Gewinn- und Verlustrechnung, Jahresabschluss, vollständig sind. Falsche Angaben bei Hinzurechnungen und Kürzungen. Unkorrekte Berechnungen können zu Nachzahlungen führen. Gewerbesteuerzerlegung. Was passiert bei mehreren Betriebsstätten? Um Gewerbesteuern zu sparen, reicht es nicht aus, den Sitz eines Unternehmens in eine Gemeinde mit einem niedrigen Gewerbesteuerhebesatz zu verlegen. Vielmehr hat der Standort der Betriebsstätten einer Firma, also der Orte, wo die Firmenmitarbeiter arbeiten, einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer. Definition: Gewerbesteuerzerlegung. Die Gewerbesteuerzerlegung ist ein Verfahren zur Verteilung der Gewerbesteuer, wenn ein Unternehmen Betriebsstätten in mehreren Gemeinden hat. Die Gewerbesteuer wird auf die beteiligten Gemeinden aufgeteilt, sodass jede Gemeinde einen Anteil entsprechend der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrer Region erhält. Das Ziel der Gewerbesteuerzerlegung ist eine gerechte Verteilung der Steuereinnahmen zwischen den Gemeinden, in denen das Unternehmen aktiv ist. Das Verfahren zur Zerlegung der Gewerbesteuer ist in den 28 bis 33 des Gewerbesteuergesetzes, GEF Sankt G, geregelt. Die Zerlegung erfolgt typischerweise auf Grundlage der Lohnsummen, die in den jeweiligen Betriebsstätten anfallen. Das bedeutet, dass die Steuer anteilig nach der Anzahl der dort beschäftigten Mitarbeiter und deren Lohnkosten auf die Gemeinden verteilt wird. Wenn es keine oder nur geringe Lohnsummen gibt, können andere Aufteilungsmaßstäbe wie der Umsatz herangezogen werden. Was ist eine Betriebsstätte? Eine Betriebsstätte ist ein fest definierter Ort, an dem ein Unternehmen seine wirtschaftlichen Tätigkeiten ganz oder teilweise ausübt. Die Definition einer Betriebsstätte ergibt sich aus dem Steuerrecht, insbesondere aus dem Einkommensteuergesetz 12 AO und dem Gewerbesteuergesetz. Grundsätzlich umfasst eine Betriebsstätte alle festen Einrichtungen, die der unternehmerischen Tätigkeit dienen. Dazu gehören beispielsweise Büros, Verwaltungsräume, Verkaufsräume, Fertigungsstätten, Produktionsstätten, Werkstätten, Fabriken, Lager, Warendepots, Niederlassungen, Baustellen, wenn diese. Wichtig ist, dass eine Betriebsstätte nicht nur aus einem physischen Gebäude bestehen muss, sondern jede feste, ortsgebundene Einrichtung umfassen kann, in der das Unternehmen wirtschaftliche Aktivi. Eine Betriebsstätte ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine gewisse räumliche und organisatorische Selbstständigkeit aufweist und dauerhaft oder zumindest für eine längere Zeit genutzt wird. Sie muss dabei nicht im Eigentum des Unternehmens stehen. Auch angemietete Räumlichkeiten gelten als Betriebsstätte. Räumliche Selbstständigkeit. Feste Verbindung mit einem Ort. Die Betriebsstätte muss eine feste örtliche Verbindung haben, also einen bestimmten Ort, an dem die unternehmerischen Tätigkeiten durchgeführt werden. Diese feste Verbindung kann ein Gebäude, ein Büro, eine Fabrikhalle oder eine Werkstatt sein. Physische Präsenz. Die Einrichtung muss über eine räumliche Abgrenzung verfügen, die den Betrieb vom Umfeld unterscheidet. Das bedeutet, dass sie beispielsweise nicht einfach nur ein Schreibtisch in einem Café ist, sondern tatsächlich einen festen Platz innerhalb einer Räumlichkeit darstellt. Organisatorische Selbstständigkeit. Strukturierte Organisation. Eine Betriebsstätte muss eine strukturierte Organisation aufweisen, die den Betrieb von Tätigkeiten ermöglicht. Das bedeutet, dass die Einrichtung organisatorisch so aufgestellt ist, dass die Aufgaben in einer gewissen Eigenständigkeit erledigt werden können. Verfügbarkeit von Ressourcen. Es müssen in der Betriebsstätte Ressourcen, wie Personal, Maschinen, Materialien, vorhanden sein, die es ermöglichen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten eigenständig. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dass Mitarbeiter vor Ort arbeiten oder Maschinen zur Fertigung genutzt werden. Eigene Abläufe. Die Betriebsstätte sollte über eigene betriebliche Abläufe und Verfahren verfügen, die nicht vollständig auf andere Standorte angewiesen sind. Das bedeutet, dass sie eigenständig Aufgaben erfüllen kann, auch wenn sie in die gesamte Unternehmensstruktur eingebunden ist. Dauerhafte Nutzung oder zumindest Nutzung für eine längere Zeit. Dauerhaft. Eine Betriebsstätte gilt als dauerhaft, wenn sie über einen längeren Zeitraum ohne geplantes Ende zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass die Betriebsstätte so eingerichtet ist, dass sie für eine unbefristete Nutzung vorgesehen ist, z.B. ein Büro, eine Produktionshalle oder ein Lager. Das Ziel ist, dass der Betrieb dort fest angesiedelt ist und auf unbestimmte Zeit aktiv bleibt. Für eine längere Zeit, der Ausdruck, für eine längere Zeit, bezieht sich auf Fälle, in denen die Betriebsstätte zwar nicht unbefristet eingerichtet ist, aber dennoch eine gewisse Mindestdauer. Dies bedeutet, dass die Einrichtung nicht nur für wenige Tage oder Wochen genutzt wird. Im Steuerrecht wird oft ein Zeitraum von mindestens 6 Monaten als Anhaltspunkt betrachtet, ab dem von einer ausreichenden zeitlichen Beständigkeit ausgegangen wird. Baustellen, die länger als 6 Monate betrieben werden, gelten beispielsweise als Betriebsstätten. Beispiel für eine Gewerbesteuerzerlegung. Eine Kapitalgesellschaft realisiert einen Gewinn von 1 Million Euro. Es gibt 2 Betriebsstätten in unterschiedlichen Gemeinden. Verwaltung in Gemeinde A, mit einem Hebesatz von 250% und jährlichen Personalkosten von 100.000 Euro. Fertigung in Gemeinde B, mit einem Hebesatz von 450% und jährlichen Personalkosten von 400.000 Euro. Der Gewerbesteuermessbetrag wird ermittelt, indem der Gewinn mit einer einheitlichen Steuermesszahl von 3,5% multipliziert wird. Der Gewerbesteuermessbetrag beträgt in diesem Fall 35.000 Euro. Da es 2 Betriebsstätten in unterschiedlichen Gemeinden gibt, muss der Gewerbesteuermessbetrag zwischen den Gemeinden aufgeteilt werden. Die Aufteilung erfolgt anhand der Lohnsummen. Die gesamte Lohnsumme beträgt 500.000 Euro. Der Anteil der Lohnsumme in jeder Gemeinde ist Gemeinde A 20%, Gemeinde B 80%. Der Gewerbesteuermessbetrag wird entsprechend diesen Anteilen auf die Gemeinden verteilt. Gemeinde A 35.000 Euro x 20% ist gleich 7.000 Euro. Gemeinde B 35.000 mal 80% ist gleich 28.000 Euro. Nun wird der Gewerbesteuermessbetrag mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinden multipliziert, um die Gewerbesteuer zu berechnen. Gemeinde A, Hebesatz 250%, 7.000 mal 250% ist gleich 17.500 Euro. Gemeinde B, Hebesatz 450%, 28.000 mal 450% ist gleich 126.000 Euro. Zusammenfassung: Gewerbesteuermessbetrag 35.000 Euro. Gemeinde A, Hebesatz 250%, 17.500 Euro Gewerbesteuer. Gemeinde B, Hebesatz 450%, 126.000 Euro Gewerbesteuer. Gesamte Gewerbesteuer, 143.500 Euro. Was ist ein Zerlegungsbescheid? In der Gewerbesteuererklärung müssen Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten alle relevanten Informationen zu diesen Betriebsstätten und die dort gezahlten Lohnsummen angeben. Wichtig! Wenn ein Unternehmen in der Gewerbesteuererklärung die Betriebsstätten und deren Lohnsummen nicht angibt oder unvollständige bzw. falsche Angaben macht, kann dies zu Steuerstrafen führen oder eine Berichtigung der Erklärung erforderlich machen. Das Finanzamt kann Nachweise über die gemachten Angaben fordern, insbesondere, wenn die Erklärung geprüft wird oder Zweifel an der Richtigkeit bestehen. Wenn ein Unternehmen Betriebsstätten in mehreren Gemeinden hat und der Gewerbesteuermessbetrag zwischen diesen Gemeinden aufgeteilt werden muss, erstellt das Finanzamt im Anschluss einen Zerlegungsbescheid. Der Zerlegungsbescheid umfasst den Gewerbesteuermessbetrag des Unternehmens. Zudem wird der Anteil des Messbetrags, der auf jede betroffene Gemeinde entfällt, im Bescheid festgelegt. Anlage G. Wenn Sie eine Einzelunternehmung führen oder Gesellschafter einer Personengesellschaft, zum Beispiel OHG, GbR, Kilogramm, sind, müssen Sie im Rahmen Ihrer privaten Einkommensteuererklärung die Anlage G zusätzlich ausfüllen. Die Angaben in der Anlage G sind entscheidend, um die Höhe der zu zahlenden Einkommensteuer zu berechnen und mögliche Steuervorteile durch die Verrechnung der gezahlten Gewerbesteuer mit der Einkommen. Wer muss die Anlage G erstellen? Die Anlage G betrifft in erster Linie diejenigen, die gewerbliche Einkünfte mit Einzelunternehmungen und Personengesellschaften, zum Beispiel OHG, GbR, Kilogramm, erzielen. Gesellschafter von Kapitalgesellschaften, zum Beispiel GmbH, AG, sind hingegen nicht betroffen, da sie über die Körperschaftssteuer veranlagt werden und die Gewinnermittlung und Versteuerung direkt über die Gesellschaft erfolgt. Wieso muss ich die Anlage G erstellen? Jede Ihrer Einzelunternehmungen und Personengesellschaften, an denen Sie beteiligt sind, erstellt eine Gewerbesteuererklärung. In dieser werden die Gewinne und Verluste der Unternehmungen festgestellt und Sie erhalten im Anschluss die Gewinne Ihrer Einzelunternehmung bzw. Ihren Gewinnanteil bei einer Personengesellschaft. Diesen Betrag müssen dann Sie privat versteuern, sowohl mit Gewerbesteuer als auch mit Einkommensteuer. Die Anlage G ist das Dokument, mit dem Sie Ihrem Finanzamt die Gewinne, die Sie mit Einzelunternehmungen und Personengesellschaften erzielt haben, mitteilen. Sie dient als Grundlage für die zu bezahlende Einkommensteuer. Zum anderen ermöglicht die Anlage G die Verrechnung eines großen Teils der Gewerbesteuer mit der Einkommensteuer. Sie können also mithilfe der Anlage G relevante Steuern sparen. Aufbau der Anlage G. Die Anlage G ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die jeweils verschiedene Informationen erfassen. Angaben zur Person. Im ersten Teil der Anlage G geben Sie Ihre persönlichen Daten an. Dazu gehören Ihr Name, Ihre Steuernummer und das Finanzamt, bei dem Sie steuerlich geführt werden. Diese Angaben sind entscheidend, damit das Finanzamt Ihre Daten zuordnen kann. Gewinnermittlung. Der Kern der Anlage G ist die Gewinnermittlung. Hier geben Sie an, wie hoch der Gewinn Ihrer Einzelunternehmungen sowie Ihr Anteil des Gewinns der Personengesellschaften ist, an denen Sie beteiligt sind. Die einzutragenden Gewinne Ihrer Einzelunternehmungen können Sie in der Regel aus der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) oder der Bilanz übernehmen. Falls Sie an einer Personengesellschaft beteiligt sind, erhalten Sie einen sogenannten Feststellungsbescheid von der Gesellschaft. In diesem Bescheid ist Ihr persönlicher Gewinnanteil aufgeführt. Diesen tragen Sie in die Anlage G ein. Zusätzliche Angaben bei Steuerermäßigungen. Außerdem können Sie bestimmte Steuervergünstigungen geltend gemacht werden, zum Beispiel den Investitionsabzugsbetrag oder steuerliche Erleichterungen bei energetischen Sanierungen. Wenn Sie hier Angaben machen können, wirkt sich das positiv auf die Höhe Ihrer zu zahlenden Einkommensteuer aus. Zusätzliche Angaben bei Veräußerungsgewinnen. Zusätzlich zu den regulären gewerblichen Einkünften müssen Sie in der Anlage G auch Veräußerungsgewinne angeben. Veräußerungsgewinne entstehen, wenn Sie eine Personengesellschaft ganz oder in Teilen oder Ihre Einzelunternehmung verkaufen. Diese Gewinne sind steuerpflichtig. Verrechnung der Gewerbesteuer. Besonders relevant in der Anlage G ist die Möglichkeit, einen relevanten Betrag der gezahlten Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen zu können. Diese Anrechnung soll eine Doppelbelastung vermeiden. Das bedeutet, dass die Einkommensteuer, die ein Unternehmer zu zahlen hat, bis zu einem bestimmten Betrag mit der Gewerbesteuer, die er zu leisten hat, verrechnet wird. In der Praxis führt dies dazu, dass viele Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften die komplette Gewerbesteuer von ihrer Einkommensteuer abziehen können und somit durch die G. Formel für Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer. Anrechenbarer Betrag ist gleich Steuermessbetrag Sternchen 4. Rechenbeispiel zur Anrechnung auf die Einkommensteuer. Betrachten wir eine Einzelunternehmung oder Personengesellschaft mit einem Gewerbeertrag von 75.000 Euro in einer Gemeinde mit einem Hebesatz von 410%. Diese Unternehmung muss Gewerbesteuer in Höhe von 7.246,75 Euro zahlen. Dies berechnet sich wie folgt. Vom Gewerbeertrag von 75.000 Euro kann der Freibetrag von 24.500 Euro abgezogen werden, wodurch ein zu versteuernder Gewerbeertrag von 50.500 Euro verbleibt. Der Steuermessbetrag beträgt 3,5% des zu versteuernden Gewerbeertrags, also 1.767,50 Euro, 50.500 Euro x 3,5%. Mit einem Hebesatz von zum Beispiel 410% ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuer von 7.246,75 Euro, 1.767,50 Euro x 410%. Da es sich um eine Einzelunternehmung oder Personengesellschaft handelt, kann die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer der Gesellschafter bzw. des Einzelunternehmers angerechnet werden. Der anrechenbare Betrag beläuft sich auf das Vierfache des Steuermessbetrags, also 7.070 Euro, 1.767,50 Euro x 4. Das bedeutet, dass von den gezahlten 7.246,75 Euro Gewerbesteuer insgesamt 7.070 Euro auf die Einkommensteuer angerechnet werden können, wodurch sich die Einkommensteuer-Steuerlast des Gesellschafters, des Einzelunternehmers um 7.070 Euro erheblich reduziert. Wie muss ich die Anlage G erstellen? Auch die Erstellung der Anlage G erfolgt heutzutage üblicherweise digital über das Elster-Portal. Bis wann muss ich die Anlage G erstellen? Die Anlage G muss zusammen mit Ihrer Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Für die Abgabe gelten die allgemeinen Fristen für die Einkommensteuererklärung. Wenn Sie Ihre Steuererklärung selbst erstellen, endet die Frist normalerweise am 31. Juli des Folgejahres. Sollten Sie einen Steuerberater beauftragen, verlängert sich die Frist in der Regel bis Ende Februar des übernächsten Jahres. Es ist wichtig, die Fristen einzuhalten, um Verspätungszuschläge und mögliche Strafzahlungen zu vermeiden. Wenn Sie absehen können, dass Sie die Frist nicht einhalten können, empfiehlt es sich, rechtzeitig eine Fristverlängerung beim Finanzamt zu beantragen. Kapitel 5. Gewerbesteuer sparen. Strategien für Unternehmer. Die Gewerbesteuer ist ein zentraler Kostenfaktor für Unternehmen. Doch mit der richtigen Strategie können Sie Ihre Gewerbesteuerlast optimieren und langfristig Geld sparen. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen effektive und legale Maßnahmen vor, die Sie umsetzen können. Gewerbesteuern jetzt sparen. Investitionsabzug, Rückstellungen und Abschreibungen. Die Reduzierung der Steuerlast im aktuellen Jahr verschafft Ihnen mehr Liquidität, die Sie für Investitionen, Wachstumsprojekte oder zur Deckung laufender Kosten verwenden können. Mit diesen Methoden können Sie Ihre Steuerlast jetzt senken. Bedenken Sie allerdings, dass Sie die Steuerersparnisse später wieder ausgleichen müssen. Investitionsabzug. Der Investitionsabzugsbetrag, IAB, ist eine steuerliche Möglichkeit, geplante Investitionen schon vorab als Betriebsausgaben geltend zu machen. Das bedeutet, dass Sie für geplante Investitionen, zum Beispiel Maschinen oder Fahrzeuge, bis zu 40% der Anschaffungskosten bereits vor dem tatsächlichen Kauf gewinnmindernd abziehen können. Wie hilft das, Gewerbesteuer zu sparen? Wenn Sie den Investitionsabzugsbetrag nutzen, senken Sie Ihren steuerlichen Gewinn in dem Jahr, in dem Sie den Abzug vornehmen, um bis zu 40% der geplanten Investition. Da die Gewerbesteuer auf Basis des Gewinns berechnet wird, führt ein niedrigerer Gewinn direkt zu einer geringeren Steuerlast. Am Ende der Investitionsperiode können Sie weitere 20% sofort abziehen, sodass insgesamt 60% der Investitionskosten vorab steuerlich geltend gemacht werden. Dies senkt den zu versteuernden Gewinn und damit auch die Gewerbesteuer. Beispiel: Wenn Sie planen, in 3 Jahren eine Maschine im Wert von 100.000 Euro zu kaufen, können Sie 40.000 Euro bereits jetzt als Betriebsausgaben abziehen. Dies führt zu einer unmittelbaren Minderung des steuerpflichtigen Gewinns und somit zu einer geringeren Gewerbesteuer. Bildung von Rückstellungen. Eine Rückstellung ist eine buchhalterische Methode, um zukünftige Verbindlichkeiten bereits im aktuellen Geschäftsjahr zu berücksichtigen. In diesem Fall könnten Rückstellungen für die Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gebildet werden, zum Beispiel für das Einscannen von Dokumenten, Mietkosten für Lagerräume oder für Serverkosten. Wie hilft das, Gewerbesteuer zu sparen? Wenn Sie Rückstellungen bilden, reduzieren Sie Ihren aktuellen Gewinn, weil diese Rückstellungen als Aufwand verbucht werden. Das bedeutet, dass Sie die erwarteten zukünftigen Kosten jetzt steuerlich geltend machen können, auch wenn die Ausgaben erst später tatsächlich anfallen. Durch die Reduzierung des Gewinns sinkt entsprechend auch die Gewerbesteuer. Beispiel: Wenn Sie wissen, dass in den nächsten Jahren 10.000 Euro an Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen entstehen werden, können Sie bereits jetzt eine Rückstellung in Höhe von 10.000 Euro. Diese Rückstellung reduziert Ihren zu versteuernden Gewinn und damit auch die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer. Abschreibungen. Abschreibungen werden genutzt, um den steuerlichen Wert von Waren oder Vermögensgegenständen, die an Wert verlieren, zu verringern. Wenn Sie Produkte haben, deren Marktwert überproportional gesunken ist, können Sie diese auch früher als geplant abschreiben, um den Wertverlust steuerlich bereits jetzt geltend zu machen. Wie hilft das, Gewerbesteuer zu sparen? Wenn Sie den Wert von Waren abschreiben, vermindern Sie den steuerlichen Wert des Lagerbestands. Dies führt zu einer Senkung des Gewinns, da der Wertverlust als Betriebsausgabe gilt. Ein geringerer Gewinn bedeutet, dass die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer sinkt und Sie somit weniger Steuern zahlen müssen. Beispiel: Wenn Sie Produkte im Wert von 50.000 Euro im Lager haben, deren Marktwert jedoch nur noch 30.000 Euro beträgt, können Sie den Wertverlust von 20.000 Euro abschreiben. Diese Abschreibung senkt Ihren Gewinn und führt dadurch zu einer geringeren Gewerbesteuer. Wichtig: Hinzurechnungen beachten. Beachten Sie, dass nicht alle Maßnahmen, die Sie zur Gewinnreduzierung vornehmen, zu einer niedrigeren Gewerbesteuer führen. Einige Gewinnminderungen müssen Sie für die Gewerbesteuerberechnung wieder hinzurechnen. Gewerbesteuern langfristig sparen. Wechsel des Standorts. Mit dieser Methode können Sie deutlich langfristiger die Steuern im Unternehmen senken. Der Gewerbesteuerhebesatz wird von den Gemeinden in Deutschland individuell festgelegt. Je nach Gemeinde, in der Ihr Unternehmen aktiv ist, unterscheidet sich somit die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer. In kleinen Gemeinden oder wirtschaftlich schwächeren Regionen ist der Hebesatz oft niedriger, um Unternehmen anzuziehen. In Großstädten oder finanzstärkeren Regionen ist er tendenziell höher. Wie hilft das, Gewerbesteuer zu sparen? Durch eine Verlagerung des Unternehmens in eine Gemeinde mit einem niedrigeren Hebesatz können Sie die Höhe der Gewerbesteuer erheblich senken. Bis zu 80% Gewerbesteuer können Sie so sparen. Beachten Sie hierbei allerdings, dass nicht Ihr Firmensitz entscheidend ist für Ihren Gewerbesteuerhebesatz, sondern die Veranschlagung dort passiert, wo Sie und Ihre Mitarbeiter tatsächlich arbeiten. Unternehmenssteuern nachhaltig sparen. Wechsel der Rechtsform. Sie führen Ihr Unternehmen als Einzelunternehmung oder Personengesellschaft, zum Beispiel GbR, OHG oder Kilogramm. Ab einem gewissen Gewinn kann eine Kapitalgesellschaft, zum Beispiel GmbH oder AG, steuerlich vorteilhafter sein. Wie hilft das, Unternehmenssteuern zu sparen? Als Einzelunternehmer oder Gesellschafter einer Personengesellschaft, wie einer GbR oder Kilogramms, wird der Unternehmensgewinn Ihrem persönlichen Einkommen zugerechnet. Das bedeutet, dass die Gewinne einerseits mit Gewerbesteuer, aber auch mit Einkommensteuer versteuert werden müssen. In Deutschland ist der Einkommensteuersatz progressiv, das heißt, je höher der Gewinn, desto höher ist der Steuersatz, der bis zu 42% bzw. 45% als Reichensteuer ab einem bestimmten Einkommen betragen kann. Bei einer Kapitalgesellschaft wird der Gewinn des Unternehmens mit der Körperschaftssteuer besteuert, die in Deutschland einheitlich 15% beträgt. Zusätzlich fällt Gewerbesteuer an. Wenn der Gewinn im Unternehmen bleibt, ist die Steuerbelastung in der Regel also geringer als bei der Einkommensteuer. Beachten Sie allerdings, Gesellschafter einer Personengesellschaft bzw. Inhaber einer Einzelunternehmung zahlen nur Gewerbe- und Einkommensteuer auf die Gewinne ihrer Gesellschaft. Dagegen werden die Gewinne einer Kapitalgesellschaft auf Gesellschaftsebene mit Gewerbe- und Körperschaftssteuer versteuert. Wenn Sie die Gewinne an sich privat ausschütten möchten, fallen auf diese Ausschüttungen Abgeltungssteuer in Höhe von 25% an. Ein Rechtsformwechsel von einer Personen- zu einer Kapitalgesellschaft ist also dann spannend, wenn Sie Gewinne in Ihrer Firma reinvestieren bzw. nur einen gewissen Teil der Gewinne ausschütten möchten. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen, um die Gewinnausschüttung einer Kapitalgesellschaft zu optimieren. Die im Folgenden vorgestellte Möglichkeit ist dann spannend, wenn Sie Ihre Gewinne nicht in das Unternehmen investieren wollen, das die Gewinne realisiert hat, sondern in ein anderes. Private Steuern sparen. Gründung einer Holding. Sie führen eine Personen- oder Kapitalgesellschaft und möchten die Gewinne zwar ausschütten, aber dann wieder in ein anderes Unternehmen reinvestieren? Durch die Gründung einer Holding-Struktur können Sie bei diesem Vorhaben viele Steuern sparen. Eine Holding ist eine Muttergesellschaft, die Beteiligungen an einer oder mehreren Tochtergesellschaften. Wie hilft das, private Steuern zu sparen. Einer der größten steuerlichen Vorteile einer Holding ist die weitgehende Steuerbefreiung für Dividenden, die die Holding von ihren Tochtergesellschaften erhält. In Deutschland sind 95% der Dividenden, die eine Kapitalgesellschaft von einer inländischen Tochtergesellschaft erhält, steuerfrei. Nur 5% der Dividenden werden der Körperschaftssteuer unterworfen. Dies bedeutet, dass auf ausgeschüttete Gewinne zwischen den Gesellschaften innerhalb der Holdingstruktur kaum Körperschaftssteuer anfällt, was eine erhebliche Steuerersparnis bedeutet. Auch Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sind ebenfalls zu 95% für eine Holding steuerfrei. Kapitel 6: Fehler vermeiden und Chancen nutzen. In der Welt der Gewerbesteuer können kleine Fehler große finanzielle Auswirkungen haben. Gleichzeitig bieten sich Chancen, die Steuerlast zu optimieren und von Sonderregelungen zu profitieren. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, welche typischen Fehler Sie vermeiden sollten und wie Sie steuerliche Vorteile nutzen können. Typische Fehler bei der Gewerbesteuer und wie Sie diese vermeiden. Fehler 1: Verspätete Abgabe der Gewerbesteuererklärung. Konsequenzen: Verspätungszuschläge durch das Finanzamt. Mögliche Schätzungen der Steuerlast, die oft zu höheren Beträgen führen. Negative Auswirkungen auf die Beziehung zum Finanzamt. So vermeiden Sie den Fehler. Fristen kennen und einhalten. Notieren Sie sich den 31. Juli als Abgabefrist bzw. den 28. Februar des übernächsten Jahres bei Beauftragung eines Steuerberaters. Frühzeitig vorbereiten. Sammeln Sie alle notwendigen Unterlagen während des Jahres, um den Aufwand zur Steuerzeit zu minimieren. Erinnerungssysteme nutzen. Setzen Sie digitale Kalendererinnerungen oder nutzen Sie Softwarelösungen, die Sie auf Fristen hinweisen. Fehler 2: Falsche oder unvollständige Angaben. Konsequenzen: Nachzahlungen und Zinsen. Mögliche Strafzahlungen bei Steuerhinterziehung. Zeitaufwendige Korrekturen und Prüfungen. So vermeiden Sie den Fehler. Sorgfältige Buchführung. Halten Sie Ihre Finanzunterlagen stets aktuell und korrekt. Plausibilitätsprüfungen. Überprüfen Sie Ihre Angaben auf Logik und Konsistenz. Professionelle Hilfe. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Steuerberater hinzu. Fehler 3: Nichtbeachtung von Hinzurechnungen und Kürzungen. Konsequenzen: Überhöhte Steuerzahlungen durch Nichtnutzung von Kürzungen. Unterzahlungen und Nachforderungen durch fehlende Hinzurechnungen. So vermeiden Sie den Fehler. Aktuelle Gesetzeslage kennen. Bleiben Sie über Änderungen im Steuerrecht informiert. Anlagen vollständig ausfüllen. Nutzen Sie die Anlagen G und GK, um alle relevanten Hinzurechnungen und Kürzungen zu erfassen. Steuerberater konsultieren. Lassen Sie Ihre Berechnungen regelmäßig von einem Experten prüfen. Fehler 4: Unzureichende Dokumentation bei Betriebsstätten. Konsequenzen: Fehlerhafte Zerlegung der Gewerbesteuer. Streitigkeiten mit den Gemeinden. Potenzielle Doppelbesteuerung. So vermeiden Sie den Fehler. Klare Aufzeichnungen. Dokumentieren Sie die Lohnsummen und Tätigkeiten in jeder Betriebsstätte. Regelmäßige Überprüfung. Aktualisieren Sie Ihre Daten bei Veränderungen im Unternehmen. Kommunikation mit Behörden. Halten Sie Kontakt zu den zuständigen Gemeinden und klären Sie Unklarheiten frühzeitig. Steuerliche Sonderregelungen und wie Sie davon profitieren. Sonderregelung 1: Der Freibetrag für kleine Unternehmen. Was ist das? Einzelunternehmen und Personengesellschaften können einen Freibetrag von 24.500 Euro vom Gewerbeertrag abziehen. Wie profitieren Sie? Dieser Freibetrag reduziert Ihre Steuerlast erheblich, insbesondere in den Anfangsjahren Ihres Unternehmens. Tipp: Planen Sie Ihre Gewinnentnahmen so, dass Sie den Freibetrag optimal nutzen. Sonderregelung 2. Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer. Was ist das? Für Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften kann die gezahlte Gewerbesteuer bis zum Vierfachen des Steuermessbetrags auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Wie profitieren Sie? Dies vermindert Ihre persönliche Steuerlast und verhindert eine Doppelbesteuerung. Wann Sie einen Steuerberater hinzuziehen sollten. Ein Steuerberater kann Ihnen helfen, komplexe steuerliche Sachverhalte zu klären und individuelle Strategien zu entwickeln. Situationen, in denen ein Steuerberater besonders hilfreich ist. Gründung oder Umstrukturierung des Unternehmens, Beratung zur optimalen Rechtsform und steuerlichen Auswirkungen. Internationaler Handel oder Auslandsgeschäfte. Klärung von Doppelbesteuerungsabkommen und internationalen Steuerpflichten. Komplexe Sachverhalte. Hinzurechnungen, Kürzungen, Sonderabschreibungen oder Holdingstrukturen. Bei Betriebsprüfungen. Unterstützung bei der Vorbereitung und Begleitung während der Prüfung. Vorteile eines Steuerberaters. Expertise. Aktuelles Wissen über Gesetzesänderungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zeitersparnis. Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Rechtssicherheit. Minimierung von Risiken durch Fehlinterpretationen oder Unwissenheit. Kapitel 7. Gewerbesteuer und Ihre Unternehmensstrategie. Die Gewerbesteuer ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch ein entscheidender Faktor bei strategischen Entscheidungen. Von der Standortwahl bis hin zur langfristigen Steuerplanung. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie die Gewerbesteuer als Teil Ihrer Unternehmensstrategie betrachten und nutzen können. Steuerliche Planung für langfristigen Erfolg. Die Gewerbesteuer kann die finanzielle Stabilität eines Unternehmens erheblich beeinflussen. Eine vorausschauende Planung hilft Ihnen, unerwartete Belastungen zu vermeiden und strategische Ziele zu erreichen. Langfristige Steuerplanung umfasst regelmäßige Analyse der Steuerlast. Überprüfen Sie, wie sich Ihre Gewerbesteuerbelastung auf Ihre Liquidität und Rentabilität auswirkt. Nutzung steuerlicher Vorteile. Sichern Sie sich alle verfügbaren Freibeträge und Sonderregelungen. Anpassung der Unternehmensstruktur. Erwägen Sie den Wechsel der Rechtsform, wenn dies steuerliche Vorteile bietet. Die Gewerbesteuer als Entscheidungskriterium bei Expansion. Die Gewerbesteuer kann bei Expansionsentscheidungen eine zentrale Rolle spielen, insbesondere bei der Wahl neuer Standorte oder der Eröffnung zusätzlicher Betriebsstätten. Wichtige Überlegungen bei der Expansion. Hebesätze in Zielgemeinden vergleichen. Prüfen Sie, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, sich in einer Gemeinde mit niedrigeren Hebesätzen niederzulassen. Betriebsstättenzerlegung berücksichtigen. Wenn Sie mehrere Standorte haben, wird die Gewerbesteuer anteilig nach den Lohnsummen der jeweiligen Betriebsstätten aufgeteilt. Flexibilität nutzen. Überlegen Sie, ob bestimmte Tätigkeiten ausgelagert werden können, um Steuervorteile zu realisieren. Beispiel: Ein Unternehmen plant eine neue Betriebsstätte. Während eine Stadt mit einem Hebesatz von 450% günstigere Infrastruktur bietet, kann eine ländliche Gemeinde mit einem Hebesatz von 200% langfristig erhebliche Steuervorteile bringen. Eine genaue Analyse hilft bei der Entscheidung. Die Bedeutung von Steueroptimierung für Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Eine effiziente Steuerplanung stärkt nicht nur Ihre finanzielle Basis, sondern erhöht auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Mit einer geringeren Steuerlast können Sie Preise attraktiver gestalten. Niedrigere Kosten ermöglichen es Ihnen, wettbewerbsfähigere Preise anzubieten. Mehr in Wachstum investieren. Gesparte Steuern können in neue Projekte, Mitarbeiter oder Technologie reinvestiert werden. Ihre Profitabilität steigern. Eine optimierte Steuerstruktur erhöht den Gewinn, was sich positiv auf Investoren und Geschäftspartner auswirkt. Kapitel 8. Gewerbesteuer in der Praxis. Beispiele und Fallstudien. Die Theorie der Gewerbesteuer ist wichtig, doch die Praxis zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen die Steuer gestalten und optimieren können. In diesem Kapitel betrachten wir Fallstudien, Best-Practice-Beispiele und typische Fehler, um Ihnen konkrete Einblicke zu geben. Erfolgreiche Strategien von Start-ups. Fallstudie 1. Standortwahl als Wettbewerbsvorteil. Ein junges Start-up im Bereich Softwareentwicklung entschied sich, seinen Firmensitz in eine kleine Gemeinde mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 210% zu verlegen. Dies ermöglichte Einsparungen von über 10.000 Euro jährlich im Vergleich zu einem Standort in einer Großstadt. Mehr finanzielle Mittel für Marketing und Produktentwicklung. Lerneffekt. Die Standortwahl ist besonders für junge Unternehmen eine der effektivsten Möglichkeiten, die Steuerlast zu senken. Fallstudie 2. Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen. Ein E-Commerce-Unternehmen plante, sein Lager mit neuen Regalsystemen auszustatten. Durch den Investitionsabzugsbetrag konnte es 40% der geplanten Anschaffungskosten von 50.000 Euro bereits im Vorjahr steuerlich geltend machen. Sofortige Steuerersparnis: 7.000 Euro. Effektive Nutzung der gesparten Mittel für Lageroptimierung. Lerneffekt. Planen Sie Investitionen strategisch, um kurzfristige Liquidität zu sichern. Fehler und Konsequenzen, was Unternehmen teuer zu stehen kam. Fallstudie 1. Versäumnis der Gewerbesteuerzerlegung. Ein mittelständisches Produktionsunternehmen mit Standorten in 3 Gemeinden versäumte es, die Gewerbesteuer korrekt zu zerlegen. Dies führte zu Nachforderungen und Verzugszinsen in Höhe von 15.000 Euro. Lerneffekt. Halten Sie Ihre Aufzeichnungen über Betriebsstätten aktuell und stimmen Sie sich mit den Finanzämtern ab. Fallstudie 2. Fehlende Hinzurechnungen. Ein Unternehmen, das Leasingverträge für Maschinen nutzte, berücksichtigte nicht die hinzurechnungspflichtigen Anteile in der Gewerbesteuererklärung. Nach einer Betriebsprüfung wurden Nachzahlungen von 20.000 Euro fällig. Lerneffekt. Prüfen Sie Ihre Hinzurechnungen sorgfältig, um teure Nachforderungen zu vermeiden. Regionale Unterschiede. Was Unternehmer in Deutschland beachten müssen. Fallstudie 1. Großstadt versus ländliche Gemeinde. Ein Einzelunternehmer mit einem Gewinn von 100.000 Euro zahlt. In einer Großstadt mit einem Hebesatz von 490%. 17.150 Euro Gewerbesteuer. In einer ländlichen Gemeinde mit einem Hebesatz von 250%. 8.750 Euro Gewerbesteuer. Lerneffekt. Besonders für Betriebe mit hohen Gewinnen kann die Verlagerung in eine Region mit niedrigerem Hebesatz erhebliche Vorteile bringen. Fallstudie 2. Bundeslandspezifische Unterschiede. In Bayern und Sachsen-Anhalt gibt es viele Gemeinden mit Hebesätzen von unter 250%, während in Nordrhein-Westfalen und Hessen Hebesätze von über 400% üblich sind. Lerneffekt. Nutzen Sie regionale Unterschiede bei der Standortplanung und prüfen Sie, ob steuerliche Vorteile Ihre Betriebskosten ausgleichen. Checkliste für die Praxis. Standortanalyse durchführen. Vergleichen Sie Hebesätze und Standortvorteile. Steuerliche Regelungen prüfen. Achten Sie auf Hinzurechnungen, Kürzungen und Freibeträge. Zerlegung optimieren. Überprüfen Sie die Verteilung der Lohnsummen auf Ihre Betriebsstätten. Regelmäßige Überprüfung der Steuererklärung. Vermeiden Sie Nachforderungen durch fehlerhafte Angaben. Steuerberater einbinden. Holen Sie sich Unterstützung bei komplexen Themen wie internationalen Steuerregelungen oder Holdingstrukturen. Kapitel 9. Top 25 Gemeinden mit den niedrigsten Hebesätzen. Der Gewerbesteuerhebesatz der Gewerbesteuer wird von jeder Gemeinde eigenständig festgelegt. Somit kann sich die zu zahlende Gewerbesteuer extrem von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Das sind die 25 Gemeinden in Deutschland mit dem niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz. Platz 1 Giersleben. Der Gewerbesteuerhebesatz in Giersleben aus Sachsen-Anhalt beträgt 200%. Stand 2023. Über Giersleben. Giersleben, eine charmante Gemeinde in Sachsen-Anhalt, Deutschland, bietet Besuchern eine reiche Geschichte und ländliche Schönheit. Im Salzlandkreis gelegen, ist es ein Mitglied der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, was eine enge Verbindung zur umliegenden Region widerspiegelt. Die Wurzeln von Giersleben reichen weit zurück, wie eine Urkunde aus dem Jahr 937 belegt, in der der Ort als Giereslevo erwähnt wird. Diese historische Urkunde, unterzeichnet von Otto I., ist ein wertvolles Zeugnis der Vergangenheit und wird heute im Stadtarchiv Goslar aufbewahrt. Platz 1 Langenwolschendorf. Der Gewerbesteuerhebesatz in Langenwolschendorf aus Thüringen beträgt 200%. Stand 2023. Über Langenwolschendorf. Langenwolschendorf ist eine charmante Gemeinde im Landkreis Greiz in Thüringen, Deutschland. Mit einer erfüllenden Rolle in der Verwaltung durch die nahegelegene Stadt Zeulenroder Triebes bietet Langenwolschendorf seinen Einwohnern eine gemütliche und gut organisierte Lebensumgebung. Die Gemeinde liegt in einer malerischen Landschaft und bietet eine Mischung aus ländlicher Idylle und modernem Komfort. Platz 3 Kemnath. Der Gewerbesteuerhebesatz in Kemnath aus Bayern beträgt 230%. Stand 2023. Über Kemnath. Kemnath ist eine blühende Stadt in der Oberpfalz, Bayern, die als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Landkreises Tirschenreuth bekannt ist. Die Stadt liegt im nördlichen Teil Bayerns und ist für ihre historische Bedeutung und ihre dynamische Gegenwart gleichermaßen bemerkenswert. Kemnath ist Verwaltungssitz der gleichnamigen Verwaltungsgemeinschaft und bietet eine Mischung aus traditioneller Architektur und moderner Infrastruktur. Platz 3 Röttenbach bei Erlangen. Der Gewerbesteuerhebesatz in Röttenbach bei Erlangen aus Bayern beträgt 230%. Stand 2023. Über Röttenbach bei Erlangen. Röttenbach ist eine charmante Gemeinde in der Region Mittelfranken, die sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt befindet. Mit ihrer idyllischen Lage und einer attraktiven Lebensqualität hat sich Röttenbach zu einem beliebten Wohnort für Pendler entwickelt, die in der nahegelegenen Stadt Erlangen arbeiten. Die Gemeinde bietet eine gelungene Mischung aus ländlicher Atmosphäre und städtischer Anbindung. Platz 3 Scheinfeld. Der Gewerbesteuerhebesatz in Scheinfeld aus Bayern beträgt 230%. Stand 2023. Über Scheinfeld. Scheinfeld, eine charmante Stadt in Mittelfranken, befindet sich in einer malerischen Landschaft am Rande des Steigerwaldes. Mit einer reichen Geschichte und einer lebendigen Kultur ist es ein Juwel in der Region Neustadt an der Aisch Bad Windsheim. Die Stadtverwaltung, die ihren Sitz in Scheinfeld hat, koordiniert die Aktivitäten der umliegenden Gemeinden. Platz 3 Wolfertschwenden. Der Gewerbesteuerhebesatz in Wolfertschwenden aus Bayern beträgt 230%. Stand 2023. Über Wolfertschwenden. Wolfertschwenden ist eine charmante Gemeinde im bayerischen Unterallgäu, die eine ruhige ländliche Atmosphäre ausstrahlt. Es ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach, die lokale Dienstleistungen und Verwaltung für die umliegenden Gemeinden koordiniert. Die Gemeinde ist für ihre malerische Landschaft und ihre Nähe zu den nahegelegenen Städten bekannt, was eine ideale Kombination aus ländlichem Charme und städtischer Erreichbarkeit schafft. Platz 7 Bad Wiessee. Der Gewerbesteuerhebesatz in Bad Wiessee aus Bayern beträgt 240%, Stand 2023. Über Bad Wiessee. Bad Wiessee, eine malerische Gemeinde in Oberbayern, ist ein beliebter Urlaubs- und Kurort mit einer reichen Geschichte. Mit einer Einwohnerzahl von 5.134, Stand 2023, bietet es eine entspannende Atmosphäre am Tegernsee. Die Entdeckung starker Jod-Schwefel-Heilquellen im Jahr 1909 führte zur Anerkennung als Heilbad. Die Spielbank Bad Wiessee, seit 1957 in Betrieb, ist ein beliebtes Ziel für Glücksspieler. Die Wurzeln der Stadt reichen weit zurück, wie die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1017 im Urbar des Klosters Tegernsee belegt, was ihre lange und faszinierende Vergangenheit unterstreicht. Platz 7 Bad Wörishofen. Der Gewerbesteuerhebesatz in Bad Wörishofen aus Bayern beträgt 240%, Stand 2023. Über Bad Wörishofen. Bad Wörishofen, eine Stadt im bayerischen Landkreis Unterallgäu, ist bekannt für seine Verbindung mit Sebastian Kneipp und der Kneippkur. Mit etwa 17.500 Einwohnern, Stand 2023, ist es die größte Stadt in der Region und ein beliebter Kurort. Kneipp, ein naturheilkundlicher Laienheiler, lebte und wirkte im 19. Jahrhundert in Wörishofen, wie es damals hieß, und verbreitete seine Erkenntnisse über die heilende Kraft des Wassers. Seine Methoden bilden die Grundlage für die Kneippkur, die heute noch angewendet wird. Die Stadt ist stolz auf ihre Geschichte als Kurort und zieht Besucher an, die die natürlichen Heilungsverfahren und die ruhige Atmosphäre suchen. Bad Wörishofens Entwicklung als Kurstadt hat es zu einem wichtigen Zentrum für Gesundheit und Wellness gemacht. Platz 7 Grünwald. Der Gewerbesteuerhebesatz in Grünwald aus Bayern beträgt 240%, Stand 2023. Über Grünwald. Grünwald, ein idyllischer Ort im Herzen Oberbayerns, ist nicht nur für seine natürliche Schönheit, sondern auch für seinen Reichtum bekannt. Die Gemeinde liegt im Landkreis München, hoch über dem Isartal, und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die Umgebung. Mit einer wohlhabenden Bevölkerung ist Grünwald eine der reichsten Gemeinden Deutschlands, was sie zu einem einzigartigen und begehrten Wohnort macht. Die Nähe zur bayerischen Landeshauptstadt München macht es zu einem beliebten Ziel für Pendler und solche, die die städtische Atmosphäre mit dem ländlichen Charme verbinden möchten. Platz 7 Guntremmingen. Der Gewerbesteuerhebesatz in Guntremmingen aus Bayern beträgt 240%, Stand 2023. Über Guntremmingen. Guntremmingen, eine malerische Gemeinde im Herzen von Schwaben, befindet sich im Landkreis Günzburg in Bayern. Die Gemeinde ist vor allem für ihr ländliches Flair und ihre historische Bedeutung bekannt. Mit einer reichen Vergangenheit, die bis in die Römerzeit zurückreicht, bietet Guntremmingen einen faszinierenden Einblick in die regionale Geschichte. Hier finden Besucher eine Mischung aus traditioneller Architektur und ländlicher Schönheit. Platz 7 Lützen. Der Gewerbesteuerhebesatz in Lützen aus Sachsen-Anhalt beträgt 240%, Stand 2023. Über Lützen. Lützen ist eine charmante Stadt in Sachsen-Anhalt, die eine reiche Geschichte und eine ländliche Atmosphäre bietet. Sie liegt im Herzen des Burgenlandkreises und ist ein Ort von kultureller und historischer Bedeutung. Die Stadt ist vor allem für die Schlacht von Lützen bekannt, die während des Dreißigjährigen Krieges stattfand und einen Wendepunkt in der europäischen Geschichte markierte. Die Besucher können die historische Altstadt mit ihren malerischen Fachwerkhäusern und den Resten der Stadtbefestigung erkunden. Platz 7 Pöcking, Oberbayern. Der Gewerbesteuerhebesatz in Pöcking, Oberbayern, aus Bayern beträgt 240%, Stand 2023. Über Pöcking, Oberbayern, Pöcking, eine charmante Gemeinde im Herzen Oberbayerns, befindet sich im Landkreis Starnberg. Eingebettet in eine idyllische Landschaft, bietet Pöcking seinen Bewohnern und Besuchern eine gelungene Mischung aus ländlichem Charme und modernem Komfort. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche, die sowohl malerische Natur als auch eine gut ausgebaute Infrastruktur umfasst. Platz 7 Schönefeld. Der Gewerbesteuerhebesatz in Schönefeld aus Brandenburg beträgt 240%, Stand 2023. Über Schönefeld. Schönefeld, eine Gemeinde in Brandenburg, ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein wirtschaftlicher Hotspot. Sie ist bekannt für den Flughafen Berlin-Brandenburg, der eine bedeutende Rolle im Luftverkehr der Region spielt. Das Schönefelder Kreuz, ein wichtiger Autobahnknotenpunkt, verbindet die Gemeinde mit dem Rest Deutschlands. Schönefelds Wirtschaftskraft ist beeindruckend, wie das Steueraufkommen pro Kopf im Jahr 2023 belegt, das das höchste in ganz Brandenburg war. Diese beeindruckende Leistung ist ein Zeugnis der erfolgreichen Entwicklung der Gemeinde. Platz 7 Stammham, am Inn. Der Gewerbesteuerhebesatz in Stammham, am Inn, aus Bayern beträgt 240%, Stand 2023. Über Stammham, am Inn, Stammham ist eine idyllische Gemeinde im Herzen von Oberbayern, im Landkreis Altötting gelegen. Sie ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Marktl und bietet eine Mischung aus ländlicher Schönheit und kulturellem Reichtum. Das Zentrum der Gemeinde ist das malerische Pfarrdorf Stammham, das im Tal des Inns gelegen ist, einem Fluss, der die Landschaft prägt. Die Gemeinde genießt eine strategische Lage, mit der Bahnlinie München-Simbach und der Kreisstraße AÖ22 im Norden, was eine gute Anbindung an die umliegenden Gebiete gewährleistet. Platz 15 Gräfelfing. Der Gewerbesteuerhebesatz in Gräfelfing aus Bayern beträgt 250%, Stand 2023. Über Gräfelfing. Gräfelfing, eine malerische Gemeinde im Herzen Oberbayerns, liegt idyllisch am südwestlichen Stadtrand von München. Die Stadt ist bekannt für ihre grüne Umgebung und den Charme einer Gartenstadt. Mit einer perfekten Mischung aus städtischem Flair und ländlicher Atmosphäre bietet Gräfelfing seinen Bewohnern und Besuchern das Beste aus beiden Welten. Die Gemeinde ist für ihre gepflegten Gärten und Parks bekannt, die zu entspannenden Spaziergängen und einem friedlichen Lebensstil einladen. Platz 15 Hamfelde, Herzogtum Lauenburg. Der Gewerbesteuerhebesatz in Hamfelde, Herzogtum Lauenburg, aus Schleswig-Holstein beträgt 250%, Stand 2022. Über Hamfelde, Herzogtum Lauenburg, Hamfelde ist eine charmante Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, Deutschland. Die Gemeinde ist ein idyllischer Ort, der von einer ländlichen Atmosphäre geprägt ist und seinen Bewohnern ein ruhiges und friedliches Leben bietet. Die Gemeinde ist bekannt für ihre natürliche Schönheit mit weitläufigen Feldern und Wäldern, die eine malerische Kulisse für diejenigen schaffen, die dem geschäftigen Stadtleben entfliehen mögen. Platz 15 Insel Hiddensee. Der Gewerbesteuerhebesatz in Insel Hiddensee aus Mecklenburg-Vorpommern beträgt 250%. Stand 2023. Über Insel Hiddensee. Hiddensee ist eine charmante Inselgemeinde im Amt Westrügen, die sich über die gleichnamige Insel und mehrere vorgelagerte Inseln erstreckt. Sie bietet eine einzigartige Mischung aus Natur, Kultur und Geschichte. Die Gemeinde ist in 4 Ortsteile unterteilt: Grieben, Kloster, Witte und Neuendorf, die jeweils ihren eigenen Charakter und Charme besitzen. Die Insel Hiddensee ist bekannt für ihre unberührte Natur, mit langen Sandstränden, Dünen und einer vielfältigen Tierwelt. Platz 15 Leverkusen. Der Gewerbesteuerhebesatz in Leverkusen aus Nordrhein-Westfalen beträgt 250%. Stand 2023. Über Leverkusen. Leverkusen, eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen, ist ein bedeutender Standort für Industrie und Sport. Die Stadt mit über 166.000 Einwohnern liegt am Zusammenfluss von Wupper und Rhein und gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Leverkusen entstand 1930 durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden und erhielt seinen Namen vom Chemieunternehmer Karl Leverkus, der hier im 19. Jahrhundert eine Fabrik gründete. Platz 15 Liebenwalde. Der Gewerbesteuerhebesatz in Liebenwalde aus Brandenburg beträgt 250%. Stand 2024. Über Liebenwalde. Liebenwalde ist eine charmante Stadt im Herzen von Brandenburg, Deutschland. Sie liegt im Landkreis Oberhavel und besticht durch ihre malerische Lage inmitten einer wunderschönen Landschaft. Die Stadt hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht, und ist bekannt für ihre historische Architektur und den Charme einer Kleinstadt. Besucher können die gut erhaltene Stadtmauer und das beeindruckende Rathaus bewundern, das im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Platz 15 Marienwerder. Der Gewerbesteuerhebesatz in Marienwerder aus Brandenburg beträgt 250%. Stand 2023. Über Marienwerder. Marienwerder ist eine charmante Gemeinde im Herzen des Landkreises Barnim in Brandenburg. Sie ist Teil des Amtes Biesenthal-Barnim und bietet eine idyllische Atmosphäre inmitten der brandenburgischen Landschaft. Die Gemeinde besteht aus mehreren Ortsteilen, wobei der namensgebende Ortsteil Marienwerder das Herzstück bildet. Dieser Ortsteil ist bekannt für seine historische Kirche und die malerische Umgebung, die Besucher und Einheimische gleichermaßen anzieht. Platz 15 Mannheim am Rhein. Der Gewerbesteuerhebesatz in Mannheim am Rhein aus Nordrhein-Westfalen beträgt 250%. Stand 2024. Über Mannheim am Rhein. Mannheim am Rhein ist eine charmante Stadt im Herzen des Rheinlands, die eine faszinierende Mischung aus Geschichte und modernem Stadtleben bietet. Mit über 850 Jahren Tradition liegt sie strategisch günstig zwischen den Großstädten Düsseldorf und Köln. Die Stadt ist Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr, einem dicht besiedelten Gebiet mit über 10 Millionen Einwohnern, was sie zu einem wichtigen Knotenpunkt macht. Ein herausragendes historisches Wahrzeichen ist das Haus Bürgel, das auf ein römisches Kastell zurückzuführen ist und seit 2021 zum UNESCO-Weltkulturerbe niedergermanischer Limes gehört. Platz 15 Nostorf. Der Gewerbesteuerhebesatz in Nostorf aus Mecklenburg-Vorpommern beträgt 250%. Stand 2023. Über Nostorf. Nostorf ist eine malerische Gemeinde in der norddeutschen Region Mecklenburg-Vorpommern. Sie liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim und ist Teil des Amtes Boitzenburg-Land, das seinen Sitz in der nahegelegenen Stadt Boitzenburg, Elbe hat. Nostorf bietet eine ländliche Idylle mit einer Mischung aus natürlicher Schönheit und historischem Charme. Platz 15 Oberhaching. Der Gewerbesteuerhebesatz in Oberhaching aus Bayern beträgt 250%, Stand 2023. Über Oberhaching. Oberhaching, ein Juwel im Landkreis München, ist eine Gemeinde voller Charme und bayerischer Gastfreundschaft. Eingebettet in die malerische Landschaft Oberbayerns bietet sie ihren Einwohnern und Besuchern ein idyllisches Ambiente. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von rund 24 Quadratkilometern und bietet eine gelungene Mischung aus ländlicher Idylle und städtischer Infrastruktur. Hier finden Sie ein lebendiges Gemeindeleben, gepaart mit einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten in der Natur. Platz 15 Reichenbach, Landkreis Kronach. Der Gewerbesteuerhebesatz in Reichenbach, Landkreis Kronach, aus Bayern beträgt 250%, Stand 2023. Über Reichenbach, Landkreis Kronach, Reichenbach ist eine charmante Gemeinde in Oberfranken, Bayern, die Reisende mit ihrer malerischen Landschaft und ihrem ländlichen Charme bezaubert. Sie liegt im Landkreis Kronach und ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz. Die Gemeinde zeichnet sich durch ihre idyllische Lage inmitten grüner Hügel und Wälder aus, die ein friedliches Ambiente schaffen. Platz 15 Rettenbach am Auerberg. Der Gewerbesteuerhebesatz in Rettenbach am Auerberg aus Bayern beträgt 250%, Stand 2025. Über Rettenbach am Auerberg. Rettenbach am Auerberg ist eine idyllische Gemeinde im Landkreis Ostallgäu in Bayern. Sie liegt am Fuße des Auerbergs, einem beliebten Ausflugsziel in der Region. Die Gemeinde ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Stötten am Auerberg und bietet ihren Besuchern eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Der Hauptort, ebenfalls Rettenbach am Auerberg, ist der Verwaltungssitz und wurde als staatlich anerkannter Erholungsort ausgezeichnet. Hier finden Besucher eine Mischung aus traditionellem Charme und modernen Annehmlichkeiten. Kapitel 10 – Nützliche Links und Ressourcen. In diesem Kapital erhalten Sie einen Überblick über Webseiten, auf denen Sie sich weiter über die Gewerbesteuer informieren können, sowie Kontakt zu Steuerexperten erhalten. Elster Steuerportal www.elster.de. Auf dieser Webseite können Sie die elektronische Abgabe Ihrer Gewerbesteuererklärung vornehmen. Gewerbesteuerinformationsportal www.gewerbesteuer.net. Hier finden Sie tagesaktuelle Gewerbesteuer-Neuigkeiten zu jeder deutschen Gemeinde inklusive aktueller Hebesätze und Gewerbesteuerrechner. Gewerbesteuergesetz, GEF St. G. www.gesetze-im-internet.de/gewarzstrage/. Hier finden Sie die jeweils aktuellste Fassung vom Gewerbesteuergesetz. Steuerberaterverzeichnis. https://steuerberaterverzeichnis.berufs-org.de/. Hier finden Sie ein stets aktuelles Verzeichnis aller Steuerberater in Deutschland. Kapitel 11 – Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie dieses Buch als Leitfaden für Ihre Gewerbesteuerstrategie genutzt haben. Nutzen Sie dieses Wissen, um Ihre Steuerlast zu optimieren und Ihre finanziellen Ressourcen gezielt für den Erfolg Ihres Unternehmens einzusetzen. Wichtig! Dieses Buch steht in keinerlei Verbindung zu staatlichen Institutionen oder Behörden. Alle in diesem Buch bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen wird keine Gewähr übernommen. Bei rechtlichen oder steuerlichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachberater. Kapitel 12. Impressum. Das Impressum für Gewerbesteuer leicht gemacht. Strategien und Tipps für erfolgreiche Unternehmer finden Sie auf der Webseite https://gewerbesteuer.net/impressum/.